Was soll ich dir sagen am Ende der Reise, die ein Untergang war? Noch ist kein Auftauchen möglich. Mein Treiben an der Oberfläche täuscht. Die Erde bewegt sich um mich her. Im Zustand des Gleitens werde ich mitbewegt. Das Floß ist mein Standort. Für eine Zeit lang. Solange ich brauche. Um mich von dir zu entfernen, mich dir zu nähern. Wie aber? Im Umkreisen deiner Entfernungen und mein Gleiten davongleiten gleicht unendlich zögernden Annäherungen. Nein, du bist nicht der geschleuderte Kiesel, nicht der Wogenkamm, der sich schwärzt vor nahen Gewittern, so wenig ich bestimmt bin vom Fall, den du mir nahelegst. Wie einfangend dein brennendes Spiegelbild, das die Wasser versenkt. Harte Flügelschläge treiben das rüstige Holz durch die Windstille. Von anderen Fluten sind winzige Meere gerötet. Du zerbrachst deinen Stab, teiltest Woge für Woge. Rinnsale flossen den Wogen entgegen, sie neigten sich, uns überflutend. Unerbittlich die Nägel der Hände gekrallt. Nein, du hast nicht ihre Beschneidung gefordert. Die schieferglänzenden Tafeln trugen ja auch nicht dein Siegel. Zwischen den Zeilen, hinter den felsigen Wänden, wurde Blei zu Graphit. Und trotzig hast du die Hand gesenkt. Wider Willen, so heißt es, auch wider fremden Willen. Ich weiß. Von den sieben Gestirnen, den Kopfdeckeln, Hirnschalen, welche dir anvertraut waren, machtest du wenig Aufhebens. Das weiße Herz unter dem Dornbusch aber hast du geglättet. Dohlenflüglich widerspricht's dir nicht mehr. Rundhölzer, Schwinghölzer hattest du ausgesandt, um es zu treffen. Wieder und wieder Hammer und Meißel bedient. Auch das Rad nicht vergessen. Den Gedankenlosen zum Trotz. Dennoch war es nicht Aufruhr. Immer während der Erhebung vielleicht. Den Steinen gleich. Also doch ihnen gleich. Von Wirbeln fortgerissen, geschleudert gegen die Körper der Schwimmenden. Auf der Fahrt ins Untere wurdest du nicht begrüßt. Von den Qualen muss ich nicht sprechen. Du kennst sie besser als ich. Bis zum Schritt durch den azurenen Bogen folgten dir Schwärme von Habichten. Fetzen von weißen Kadavern in ihren Fängen. Sie schreckten dich nicht. Was hätte dich jemals geschreckt? Du lagst eingenäht in eine Leinwand, in einen härenen Sack, 7 Wochen, Monde vielleicht, wie es heißt, inmitten von atmenden Körpern. Ihr Herzschlag hatte sich so sehr verlangsamt, dass ihnen das Blut beinahe stillstand in ihrem immerwährenden Schlaf. Nein. Du bedachtest nicht, dass den Verbannten deine Stimme bekannt sei, bedachtest nicht, dass schon einmal einer sich ihrer bedient hatte, sie irrezuführen. Wo doch kein Irren mehr möglich war angesichts schlafender Körper. Der Anhauch deines Atems weckte sie. Einige versuchten, sich aufzurichten. Eine Hand zu bewegen war ihnen so mühsam wie der Sprung über Mauern, wie das Lachen für tödlich Verwundete. Du wusstest es, ließ es trotzdem nicht ab. Du lachtest über die, denen der Pflichtschweiß auf der Stirn stand. Über jene Art Pflicht, die in Todesangst mündet. Es war kein höhnisches Lachen, auch kein barmherziges. Dies Lachen aus zerrissenen Terzen und Septimen. Ich sehe dich spöttisch die Stirn verziehen, darauf fünf Flügelfalten erscheinen, über den Brauen zwei weitere, jede ein Dreieck andeutend, dessen obere Spitze sich rundet, die Mundwinkel senken sich. Es zuckt die Unterlippe. Würdest du jetzt zu lachen beginnen, stünde die Erde still. Ich fürchte die Verletzungen nicht mehr, weder deine noch fremde. Ich wüsste sie auch nicht mehr zu unterscheiden. Deine sind einfach nur schöner gewesen. Andere ließen mich blutleer zurück. Wie man sich frisches Blut für Wangen und Körper verschafft, brauche ich dir nicht zu sagen. Oder hast du es abgelehnt, das Gesetz zu befolgen? Was dir dann wohl geblüht haben mag, sieben sinkende Sommer lang. Als du hinuntergingst, gebrochen und wieder gebrochen, jeder Knochen zerteilt, jede Pore vergiftet von ihren Flüchen, fluchtest du da nicht auch? Oder tatst du es dem Zwilling nach, der nicht ansehen wollte die Gleichheit eurer verschiedenen Körper, der sich verließ, dich verließ, um den Preis eines geschundenen Mahls, das ihr beidseitig trugt? An jener Stelle, du weißt. Aber vielleicht irre ich mich. Ist ja nichts zu wissen über dich. Ich will dein Herz nicht ergründen. Es sei denn, dort, wo Haie lauern, die Opfer der Sirenen bleichen, wo der Grund beständig erschüttert ist, wo Risse klaffen, wo Charon die Fahrt verweigert. An dieser Stelle deines Absinkens stiegst du auch wieder auf. Du, der Ungeteilte, ersehen zur Zerteilung. Oh, wie oft setzte ich dich falsch zusammen. Verwechselte Herz und Geschlecht. Ich, die sich ein Auge als Zoll abfordern ließ, um das Stückwerk beginnen zu dürfen. Ich war nicht zu Hause im Blindsein. Wie hätte ich dir da dein Bildnis zurechtrücken können, dein Abbild erstellen nach so vielen Mustern? Jeder hätte es besser getan. Es hat eine Zeit gegeben, in der ich sehr furchtsam war. Furchtsam und ängstlich, mich zu verlieren. Mir schwindelte bei jedem Schritt. Als der Schwindel aufflog, war ich schon flügellahm. Später hast du mich irregeführt durch deine Haut. Siebenmal sollte ich nach ihr suchen. Siebenmal war ich versucht, sie aufzutrennen, mit dem Messer zu ritzen, bis ich aufs Merkmal stieße. Nach diesen Häuten war ich lang unterwegs. Die blaue Drachenhaut bedeckte den Sand, hatte sich über die Fußspuren der Hüter gelegt. Ich entnahm eine Probe. Unterhalb der Kehle steckte sie zu mir. Andern Tags war es die serpentinfarbene Natter. Am Strand von Eritrea. Oder war es im Ort ohne Namen? Am umzingelten Tanzplatz? Ich sah sie nur einen Augenblick lang, verfolgte sie stolpernd, zählte die Tage, nicht die Jahre. Es erging mir wie dem Jäger, der zur Beute wird. Der umkehrende Pfeil trifft das eigene Herz. Dann glaubte ich, dich zu erkennen, im Fell des sibirischen Tigers. Auch er war mein Ziel in vielen Wintern. Die silbernen Zeichen flossen sichelförmig um Kehle und Rücken. Seitdem ist Kälte in mir. Eine glühende Kälte, die mich brennt und eine Wüste zurücklässt, überall, wo ich Mondmale sehe. trieb es mich darum aufwärts, entgegen den Milchstraßenmeeren. Aus weißen Fluten flossen die Meteore, die Schwärme der Leoniden kreisten geduckt auf immerwährender Lauer, treibend im Eis der Gestirne. Die Vogelschwinge weckte mich. Es klang wie hartes, finsteres Klappern. Und wieder sah ich deine Haut. Das rote Auge. Der Bogenschnabel unter dem gereckten Kopf. Mir schwand der Sinn. Das Eis begann zu glühen. Ich sah den Vogel oft hoch oben seine Kreise ziehen. Niemals stieß er herab. In abwärts fallenden Bögen glitt er nieder, bis er sich dicht über dem Horizont entfernte, wiederkehrte, einmal ausblieb, dann für immer. Am Wasser fand ich die Feder. Ich kannte sie sofort. Blut war am Kiel. Ich tat sie zu der blauen Haut und tauchte unter. Schwimmend den Flug selbst zu versuchen, im Spiegelbild mich umzukehren. Und auch dich. Uns fand ich tauchend in den Tiefen. Am gelben Kalkgebirg begann mein Blut zu fließen. Die Spitzen ritzten Schlüsselbein und Scheitel und vor mir schwamm mit blau geschwungenen Kreisen der Fisch. Ich folgte ihm. Die Blutspur zog ihm nach. Da brach das Eis höllisch hervor. Verletzte meine Eingeweide. Wie viele Monde lag ich lakenweiß vor schwarzen Toren, bis Feuerwogen das Metall umgaben, die Riegel schmolzen und im Ausblick durch das fließende Blei der Schatten eines Salamanders zuckte. Ihn sah ich nie, jedoch den Schatten. Und damit auch ein Bild der Haut des anderen, deiner. Es war an jenem Tag, du weißt, als Untergang und Aufgang zusammenfielen, als sich der Mond hinabschwang und Morde blühten auf. Ja, im Gebirg, auf diesem Höhenpfad, da hing am Fels die Haut des bleichen Mannes, des Doppelgängers, des Gesellen, knochenlos. Ich fiel nieder. Meine Schreie gingen übers Tal wie irres Rufen über Wüsten. Dies war ein anderer. Hast nicht du? Hast du es nicht am siebten Tag? Hast du es dann die anderen sechs Tage? Ich werde es niemals wissen. Später war es deine Stimme, die mich noch mehr verwirrte als deine Haut. Wie sollte ich sie herausfinden aus dem Chorus, wie ihre Tonlage bestimmen, ihren Grundton erkennen? Das Labyrinth der Töne ist bedrohlicher als das der Farben, der Worte. Hör die spärlichen Laute. Wind in den Weiden. Einsilbige Vogelstimmen, wenige träge Kähne, manchmal das lechzende Gehechel der schwarzen Hunde, in Hochzeiten ein bebender Himmel. Dies alles ist schon zu viel, um nach deiner Stimme zu forschen. Früher. Als ich mich noch von den Rufen verlocken ließ, die mich beim Namen nannten, von Flößern, mit denen ich Felle tauschte, deren Messer ich schärfte, schien es mir oft, du hättest gerufen, aus einem von ihnen, mit verstellter Stimme. Irgendetwas Verwandtes ließ mich aufhorchen, ein Lachen, die zögernde Bestimmtheit des Kopfschüttelns. Vielleicht gilt diese Verwandtschaft aber auch nur mir selbst. Dann allerdings wäre ich dem größeren Irrtum verfallen. größer als dem von Stimme und Haut. Jedes Herz, das neben mir schlägt, könnte dein sein. Aber suche ich denn nur nach Gleichheit? Wenn du nur die Verkörperung meiner Wünsche wärst, ein Schlammspiegel würde ausreichen, mich darin zu versenken. Ich habe es immer abgelehnt, dich mit einem Namen zu belegen. Spreche ich ihn einmal aus, meine Suche wäre vergeblich. Meine Täuschung, die uralte Blendung. Dann müsste ich mich damit begnügen, die eisigen Spiegel zu zerschlagen. Und ich? Falls es mir noch gelingen sollte, meinen Schatten herauszuhämmern aus dem Stein, viele zusammen, ein kauerndes Bündel ohne Glieder, den Kopf auf dem knienden Torso. Wie sollte ich dir so noch begegnen können, außer in Schreien, die sich in mir angesammelt haben seit langer Zeit? Jedes Mal, wenn sie sich lösen wollten, habe ich alle Öffnungen verstopft. Ich wusste ja, dass ich mit ihnen zerspringen würde. Ließ ich nur einen der Schreie heraus, würden die anderen folgen, sich drängen durch jede Pore. Meine zerrissene Haut hing an mir herab wie ein von Schüssen durchsiebter Mantel. Auch so möchte ich dir nicht begegnen. Ich sehne mich nach deinen Verletzungen, den Schnitten deiner Worte, die mir das Fleisch von den Knochen lösen könnten. Damit ein Ende sei mit mir. Von allen Tötungsversuchen wird dieser allein kein Versuch sein. Aber ich werde mich nicht entblößen. In 7 heute werde ich mich hüllen. Es wird die blaue Drachenhaut mein Herz bedecken, die Feder meine Augen, die Fischhaut das Geschlecht. Im Fell des Tigers, im salamandrischen Mantel gegürtet mit der grünen Natternhaut, um meinen Hals die Haut des Doppelgängers, werd ich mich nähern. Durch deine eigenen abgelegten Häute musst du mich treffen. Was tut's, wer du bist, wer ich bin? Aber ich darf dich nicht mehr verwechseln. Ich will dein Herz nicht ergründen. Es sei denn, im Verwirrspiel der Masken, wo an den Stäben eines anonymen Spielers das vorgeschobene Gesicht uns täuschen soll. Das schwarze Lackgesicht der Königin, dem weißen König fallen stellend, im Ränkespiel der Zwerge. Pierrot Lunaire. Madame Lamour. Es reicht nicht aus, wenn wir zurückgehen bis dorthin, woher wir kamen. Dies wäre nur der allererste Schritt. Die Höhlen, aus denen wir unsere Himmel bauten, stehen unter Wasser. Nichts gleicht sich mehr. Nichts glich sich jemals so, wie wir sahen. Und schwimmend erreichen wir nicht mehr den Grund. Im Bodenlosen werden wir die Zerteilung erfahren. An der Stelle unseres Absinkens geht das Land ins Wasser über. Kein Ufer mehr. Nur Schüsse. Millionen von Würgeengeln bevölkern unsere Nacht. Die Luft ist schwarz von ihren Schwingen. Und die Stille ist dann so groß, dass der Herzschlag der Angst wie Trommelfeuer dröhnt. Aus den Augen der Engel fließt Blei, ergießt sich über die Erde, die zu rotieren beginnt, sich taumelnd im All erhitzt bei der Reibung mit anderen Gestirnen. Sie nähern sich einander bis zum Berührungspunkt, ehe sie verglühend kollabieren. Dann wäre zu hören das Singen der Gestirne, schnell verwehend. Auf unseren Leibern zerspringen die Saiten. und der Zerreißton treibt uns noch einmal aus mit 7 Schwertern. Nun liegt der Himmel unter uns. Von allen vielköpfigen Dämonen sind wir die schrecklichsten. Was also ängstigt uns dann? Die schwarzen Spiegel geben Antwort, ehe auch sie zerschellen. Zersungen von den Schwertern in der Luft, zerdröhnt von tiefen Trommeln. Das ist der Untergang, von dem wir träumten. Träumten. Wo du hinkamst, bereitete man dir ein Willkommen oder jagte dich vor die Tore der Stadt. Du fürchtetest deine Verfolger nicht, warst ihnen immer um eine Kopflänge voraus. Die Verletzungen, die man dir beibrachte, Wunden, die heilen würden. Wie oft gerietst du in einen Schusswechsel, aber du kanntest die Wege, den Sprung über Mauern und Zäune. Den Geparden nannten sie dich, den Läufer, den Springer. Warum konntest du nicht aufhören, ihnen standzuhalten mit deinem gleißenden Blick aus diesen verengten Augen? Immer wieder musstest du ihnen sagen, was nicht gesagt werden darf. Ein Aufrührer wider Willen, ein sanfter Sezierer ihrer Krankheiten. Sie dauerten dich in ihren Lügen. Du sahst nur ihre Fesseln, nicht ihre Tücke, ihre Bosheit. Ihre Gier, sich am anderen zu mästen. Ja, es gab viele, die dir folgten, blindlings sich dir überließen. Sie aber waren dir beinahe noch mehr zuwider als diese anderen. Ihnen wollte kein Auge aufgehen. Blinzelnd folgten sie deinen Spuren. Eine Horde von Weichtieren, bereit auf ein Wort von dir ihr farbloses Blut zu vergießen. Wie oft hast du sie verjagt? Wie oft krochen sie wieder an, gierig nach deinen ätzenden Sätzen? Sie berauschten sich im Klang deiner Stimme, in deinen grausamen Liedern. Anfangs versuchtest du sie umzustimmen durch Härte. Verzückt suhlten sie sich in ihren Strafen, ihre glitschigen Körper sonderten Schleimspuren ab, die deine Wege an jene verrieten, vor denen du auf der Hut sein musstest. Warum hast du die Angst nie erlernt? Manchmal war ich versucht, unsere Übereinkunft zu brechen, dich aufzusuchen, dich zu beschwören, unterzutauchen. Der Streit über deine Umtriebe war der Verstimmung gewichen. Deine Anhänger gesellten sich deinen Widersachern zu. Damals begannst du dich abzusondern, was mich beunruhigte und freute. Kurz darauf warst du unauffindbar. Was nur trieb dich dazu, dem azurenen Bogen zu folgen? Wusstest du nicht, was dich erwartete? Oder schenktest du den Berichten der Reisenden keinen Glauben, die manchen hineingehen sahen, doch keinen unversehrt hinaus? Es heißt ja doch, dass dort kein Ausgang sei. In der Mitte des Bogens befänden sich Spalten, Erdrisse, durch die man hinabfallen könne bis zu den Strömungen im Inneren der Erde. Geas Klauen, Kalis Arme. Wen sie einmal anfällt, den entlässt sie nicht mehr. Manche sagen, sie zerstückle ihre Opfer. Verzehre sie langsam. Einige wenige behalte sie unversehrt, bilde sie um zu Zwergen, die in ihren Höhlen Dienste verrichten müssten. Jedoch gilt diese Version eher als ängstlicher Rumor, um sie nicht zu verstimmen. Andere sagen, man entkäme ihr nur, wenn man in Ströme geriete, die in den Acheron münden. Ich erinnere mich an einen Sonntag. Eintauchend in die Wellen hubst du die Hand zum Gruß. Ich lag im Sand und sah dir nach. Ich sah dich schwimmen, tauchen, dann plötzlich sinken. Ich folgte dir. Du triebst mit ganz geschlossenen Augen, bewegungslos. Ich fasste deine Hand. Sie war eiskalt, wie Stirn und Körper. Dann hob dich eine Welle von mir fort. Einfallend warf die Flut mich gegen eine felsige Wand und spülte mich besinnungslos ans Land. Als ich erwachte, warst du fort. Ich rief dich, schlug den Kopf gegen die Erde, die dich mir genommen, zerriss meine Kleider. Am nächsten Abend sah ich draußen einen Körper treiben. Er wurde angespült, ganz in der Nähe. Die Wellen gingen über ihn hin, doch dann erhob er sich. Ich glaubte mich genarrt. Ich war von Sinnen, schloss die Augen, bis deine Hand mich an der Schulter rührte. Du bist ein Meister im Untertauchen, ein Kenner von gefährlichen Gewässern. Warum tatst du den Schritt, den jeder fürchtet? Weder Flucht noch Verzweiflung können die Ursache sein. Warst du ihrer nur müde? Unser, müsste ich sagen. Denn auch ich bin ja eine von ihnen. Früher einmal glaubte ich, ich sei von eurer Art. Eine Täuschung. Ach, wie sehr hätte ich dir gleich sein wollen. Als ich mich aufmachte, dich zu suchen, wusste ich wohl, dass ich dir nicht begegnen würde. Es sei denn, in diesem Untergang, der vielleicht auch ein Aufgang genannt werden kann. Vielen Zöllnern beschrieb ich dein Aussehen. An einen der Übergänge erinnerte man sich. Einen Thraker habe man wohl gesehen, zusammen mit einem eilenden Burschen, der sie verwundert habe. Er bewegte sich, als sei ihm das Fliegen geläufig. Beide hielt man zurück, da sie Verdacht erregten. Man habe jedoch nichts Auffälliges bei ihnen finden können, außer einer silbernen Flöte bei dem Thraker und bei dem Schnellfüßigen einen Helm, in dem er das Reisegeld aufbewahrte. Auch dies ein Instrument, so sagte er, und schüttelte die Münzen im Helm. So seien sie fahrende Sänger? Ja. Und die Namen? Welche Namen haben sie genannt? Der Zöllner ließ ein rundes Holz an einem Faden auf- und niedergleiten und meinte, die Namen habe er vergessen. Ich dankte ihm und setzte meine Reise fort in die von ihm mir angegebene Richtung. Er hatte nicht gefragt, was ich von ihnen wolle, ob wir verwandt, ob sie mir Schuldner seien. Er war allein, an einem kleinen Übergang, wo wenig Leute kommen. Beidseitig führt ein Weg von dort, der eine ins Gebirg, der andere hinab durch einen schluchtenreichen Pass zum Fluss, wo man sich übersetzen lassen kann. Den hatten meine Wanderer gewählt, sagte der Zöllner. Er habe ihnen nachgesehen eine Weile. Sie seien heitern Sinns gewesen, denn von dem Pfad ertönte eine Flöte, dazu ein klingendes Geräusch wie das von Münzen oder hellen Rasseln. Später habe die Flöte geklagt, als nehme einer Abschied. Auch der Fährmann erinnerte sich. Dies sei der Tag gewesen, wo Habichtschwärme kreisten. Sie schienen seinem Boot zu folgen und hielten Weißes in den Fängen. Die Reisenden achteten nicht auf sie. Ich fragte ihn, ob einer einen blauen Mantel trug. Dies könne sein. Vielleicht sei er auch weiß gewesen oder von einem ins Bläuliche spielenden Grau. Sie hätten wenig gesprochen. Der eine habe Münzen geschüttelt in seinem Helm, davon er ihm eine als Entgelt gab. Der andere sei vertieft gewesen in das Wasser. Er habe dort hineingeschaut in diese windstille, sehr glatte Fläche, wie einer, der durch Glas schaut und etwas sieht. Die Augen seien zusammengezogen gewesen, verengte Schlitze. Kein Laut aus seinem Mund. Doch er, der Fährmann, habe es singen gehört. Gerade von dort, wo der Fremde saß, der mit der Tragermütze. Der andere hätte in alle Himmelsrichtungen geblickt und seinen Mantel aufgeschlagen, sodass der dunkelrote Saum nach außen wies. Da. Plötzlich, wie von dem Saum des Mantels ausgehend, sei endlich Wind gekommen. Rückenwind. Dass er sich nicht hätte weiter mühen müssen. Vorher sei ihm die Fahrt so schwer erschienen wie keine zuvor. Ich nickte nur, was diesen Fährmann nicht zu verwundern schien. Wir sprachen über die Gewässer, das Treibende, wie Holz und Algen, Schlamm und Tang. Ich erzählte von meinem Floß, von meiner Hütte, die mir andere bauten, vom Schilf, in dem ich mich nachts berge, und dass ich winters wohl ein anderes Haus beziehen werde. Ich habe es verlernt, im Eis zu wohnen, mein Schlaf trägt mich nicht mehr. Wohl über 7 Jahre sei es her, dass ich den Winter fürchte. Die Träume schmelzen mir die Wände, das Dach sei einmal eingestürzt. Er nickte. Er kannte sich im Eis schon viel, viel länger aus als ich. In dem Gehölz, am anderen Ufer, fand ich eine Feder, schwarz, mit weißen Kreisen. Und immer Spuren, überall. Welche Mänaden spürten dich auf? Welche der furchterregenden Weiber gab da den Ton an, ausgesandt, dich zu zerreißen? Gegen die Sirenen gingst du doch an mit deinem eigenen Gesang. Du hast dein Ohr nicht versiegelt. Wüsste ich, wie es in Wirklichkeit, in einer deiner vielen Wirklichkeiten um dich bestellt ist. Vielleicht sind deine Wirklichkeit und meine Innern schon eins. Dein zukünftiges und mein Verweilen hier oder dort, wenn nicht dasselbe, so doch ein Spiel von Körpern, die bei der flüchtigsten Berührung in jenen Zustand geraten, ähnlich dem Untergang des Firmaments, von dem wir träumten. Es bliebe ein Zischen, weder von dir noch von mir, das Zischen eines Dritten. Es sagte uns die Kümmernis voraus, an der wir und die Erde vergehen würden, flimmernd. Ich bin dir nicht begegnet auf dieser Reise. Ich bin dir nicht begegnet. Es sei denn im Halt der Gestirne, im Flackern unter den Gewölben, im Glanz des Salamanders, der immer dort so zuckend spielte, wo Feuer schwelen und ein Geheimnis zu enthüllen ist, wo manche sich verbrennen an Haut und Haar, wo Vogel, Fisch und Tiger wachen. Im Inneren der Finsternis. Da warst. Da bist du. Krümmst dich am Schlangenpfad. Als ich vors Tor trat, zurücklassend die Granatapfel tragende Göttin, von ihrem Anblick getroffen, dem alabasternen Lächeln, schüttelte ich nicht den Tau von der Stirn. Die Nacht saß ich unweit des Tores, gedachte seiner des Gesellen, der immer wieder seine Haut zurücklässt. Gegen Morgen, als Babylon aufstand, kämmte auch ich mir das Haar, tauchte ein in den Fluss, ehe ich mich dem azurenen Bogen näherte, grüßte die Göttin noch einmal. Stand da, sah auf zu den Tieren. Wie sollte man, vom goldblauen Lauern gepackt, nicht den Gang tun müssen hindurch? Hindurch. Das Blau stürzte herab, das Schwarz begann zu kreisen und tausend Augen blickten aus dem königlichen Bogen. Kein Erdloch tat sich auf, kein Riss, der mich genommen. Ein kleiner, milder Untergang, nicht mehr. Beim letzten Schritt riss etwas mich hinauf. Für einen Augenblick hing ich gebannt hoch oben, dicht neben mir das Drachenherz, das Tigerherz, pochend im Stein. Der sprang mich an. Verletzte Hirn und Herz. Man fand mich jenseits. Bei einem Fährmannspaar, zu dem ein Hirte mich gebracht, lag ich dann lang. Der Hirte saß oft bei mir, blies seltsam finstere Lieder auf seiner Flöte. Wir glichen uns. Die Fährmannsleute hielten uns für Sohn und Mutter. Ihn sandte ich nach dir zu forschen. Er brachte nur verworrene Kunde. Der Fährmann, der auch mich gerudert, sei der Letzte, der die Fremden sah. Andere meinten, ein Behelmter im blauen Mantel und ein Sänger seien wohl durch Babylon gekommen. Sie sagten Sänger, denn seine Flöte habe geklungen wie seltener Gesang. Mein Hirte meinte, es sei wohl eine Knochenflöte aus menschlichem Gebein. Wer eine solche Flöte habe, vermöge es vielleicht, die Unteren umzustimmen. Und weiter? Den beiden wären Habichte gefolgt. Sie hielten in den Fängen Fetzen von Kadavern. Den Babyloniern hätte das missfallen, so grüßten sie die Fremden nicht, achteten ihrer nicht. Keiner sah sie das Tor durchqueren. In unserem Tal habe sie niemand gesehen, die Flöte nicht gehört, noch die Münzen im Helm des Blau ummantelten. Ob es noch andere Wege gäbe? Nein. Alle führten hier durchs Tal zum Fluss. Ich verließ die Fährleute und begann meinen Rückweg. Ich fragte wieder jeden, den ich traf. Manche erinnerten sich. Sie sprachen von der Zeit des Aufruhrs. Weiter nichts. Bei meiner Rückkehr war die Hütte beschädigt. Der Fluss war über die Ufer getreten. Es hatte Orkane gegeben und Hagelschlag. Rinnsale sickerten durchs Dach. Modergeruch überall. Schimmelpilze und Moos. Das Floß war beinahe unversehrt. So bleibt mir etwas doch zu tun, außer zu warten. Und einmal werden sie dich doch entlassen müssen. Ob ich dich dann noch erkenne? Den Wechsel von Haut, Haar und Augenfarbe könnte ich durchschauen. Auch andere Sprachen, an denen du deine Zunge kühlst, sollten mich nicht täuschen. Aber dein Herz, das Drachenherz, das Tigerherz, wird es gezähmt sein. Leicht ergründbar? Spielwerk für träges Getier? Es ist eine Nacht, wo alles horcht. Das Knistern im Schilf deutet auf einfallenden Wind. Schon biegen sich Papyrus, Bambus und Ginkgo. Sein geteiltes Herz fällt gelb herab. Drogen? Der helle Findling, der Doppelgänger. So ende meine Klage, Wanderer. Schwimmer, Seelenbewohner, der Augenblick deines Untergangs ist nah. Sie hörten Das blaue Tor, einen Hörtext für eine weibliche Stimme von Diana Kempf. Musik Luigi Nono. Die Sprecherin war Brigitte Röttgers. Regie führte Petra Kiener. Wir sendeten eine Gemeinschaftsproduktion des Senders Freies Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk.